Wo du stehst, grab tief hinein, drunten ist die Quelle. Lass die dunklen Männer schreien, stets ist drunten Hölle. Nietzsche.